Meine Damen und Herren, am Gleis 12, bitte beachten Sie, Regionalexpress von Braunschweig nach Rheine über Hasten, Minden-Westfalen, Löhnen. Abfahrt 19.09 Uhr fährt heute von Gleis 11 ab. Wir bitten um Verständnis. Ladies and Gentlemen on Platform 12, please note, Regionalexpress from Braunschweig to Rheine via Hasten, Minden-Westfalen, Löhnen. Departure 19.09 will depart today from platform 11. We apologize for any inconvenience. Meine Damen und Herren, auf Gleis 11 fährt ein Regionalexpress von Braunschweig nach Rheine über Hasten, Minden-Westfalen, Löhne. Abfahrt 19.09 Uhr. Nächster Halt Ihres Zuges ist Wunstorf. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Ladies and Gentlemen, Regionalexpress from Braunschweig to Rheine via Hasten, Minden-Westfalen, Löhne. Departure 19.09 is now arriving at platform 11. The next stop of this train is Wunstorf. Please take care while the train is approaching. Ja, ganz so. 20.43. Guck mal, danke.